Hört ihre Trollen auf Straßen und Gassen, seht ihr die Wände, die schon voll fassen, hört ihr den Gelben, den klirrenden Ton, Revolution, Revolution, und wir rechnen zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Sturm, das Land uns erschreit. Wir tragen Hunger und Schmerzen, die Hämmer nicht unterstrickt. Wir tragen die Hämmer in Herzen, im Glauben an Deutschland mit. Wir tragen die Hämmer in Herzen, im Glauben an Deutschland mit. Unser Leider, hier unser Leben, alles für Deutschland zu Opfer zu geben. Freiheit und Ehre, der einzige Lohn. Revolution, Revolution, und wir recken zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Schwur durch das Land und das Reich. Wir tragen Hunger und Schmerzen, die Herren nicht unterschritt. Wir tragen die Hände und Herzen, den Glauben an Deutschland mit. Wir tragen die Hände und Herzen, den Glauben an Deutschland mit. Weiß nach die Mauern, die Ketten zerspringen, Brüder, wir werden die Freiheit erringen. Ferner erleuchtet der Morgen und schon, Revolution, und wir rechnen zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Schwur durch das Land und ein Reich. Wir tragen Hunger und Schmerzen, die Hämmer nicht unterschritt. Wir tragen die Hämmer.